Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Thema Europa, Thema Außen- und Sicherheitspolitik. Ich fange erstmal an mit ein paar Fragen. Ich würde gerne wissen, auf welchem Stand ihr seid, was ich überfliegen kann, was euch wichtig ist. Dann zum einen den Aufbau der Europäischen Union, also so die Institutionen. Kennt ihr die oder braucht ihr da noch mehr Infos? Im Zweifel fängst du bei Null an. Also gehe ich einfach mal so grob ein bisschen durch. Erinnere nochmal dran, was wir eigentlich haben, was wir eigentlich nicht wollen. Ja, also nicht, dass wir Europa-Skeptiker sind, aber wir sind eigentlich alle Europa-Kritiker, weil das Europa, so wie es uns jetzt gerade darstellt, kann so nicht bleiben, wenn es irgendwie Bestand haben soll. Ich glaube, da sind wir uns als Piraten einig. Viele der Punkte, die es in unser Europaprogramm geschafft haben, in das Wahlprogramm auf dem letzten Bundesparteitag, sind auch im nationalen Wahlprogramm. Es wird euch vieles bekannt vorkommen. Es ist nicht so ausführlich, es geht nicht so ins Detail. Es bezieht sich teilweise auch auf die europäischen Problematiken. Und deswegen reiße ich das dann teilweise auch nur mal so an. Ich werde im Laufe der nächsten Tage auch nochmal eine Wiki-Seite machen mit dem gesamten Vortrag, wo ihr euch das dann durchlesen könnt. Ich werde Anmerkungen dazu schreiben zu den Programmpunkten, was unsere Alleinstellungsmerkmale sind, was zum Beispiel Sätze sein könnten, die ihr im Interview oder auf dem Infostand sagen könntet, um euch so ein bisschen Futter mitzugeben, damit ihr jetzt nicht irgendwie einzelne Sätze aus dem Programm zitieren müsst. Weil die sind teilweise ein bisschen verschwurbelt, ein bisschen lang, bringen es nicht auf den Punkt, sondern sind sehr allgemein gehalten und es ist immer ganz gut, wenn man dann so ein paar knackige Sätze hat. Gut, dann fange ich mal mit der Europäischen Union an. Also die Europäische Union ist ein Zusammenschluss souveräner Staaten, supranational, und die EU besitzt eigene Souveränitätsrechte. Diese Rechte oder auch Zuständigkeiten, die Verteilung derer, kann sie nicht selbst gestalten. Das heißt, sie ist ein Staatenverbund und hat unterschiedliche Ebenen des Rechtes. Da gibt es zum einen das Primärrecht und das Sekundärrecht. Das Primärrecht sind im Prinzip zwei Verträge, die dieses Recht beschreiben. Das ist einmal der Vertrag über die Europäische Union und der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Der sogenannte, früher wurde der EG-Vertrag genannt. Das sind die Primärrechte der Europäischen Union. Und dann gibt es noch die Sekundärrechte, die sich damit befassen, dass die EU eigene Rechtsetzungsverfahren hat und auch erlassen kann. Und diese sind dann halt eben aus den Primärrechten abgeleitet. Seit 2009 kann die EU in eigenem Namen auch internationale Verträge und Abkommen unterzeichnen. Nach einstimmigem Beschluss des Rats für auswärtige Angelegenheiten. Über den neu geschaffenen Europäischen Auswärtigen Dienst kann sie diplomatische Beziehungen mit anderen Staaten aufnehmen. Das heißt, sie ist da losgelöst von den nationalen Staaten und kann mit eigenen Missionen quasi Mitgliedschaft beantragen, wie zum Beispiel den Vereinten Nationen. Da gibt es neben der EU noch die Europäische Atomgemeinschaft, das ist Euratom, die 1958 gegründet wurde. Ist im Prinzip die einzige noch selbstständige bestehende europäische Gemeinschaft neben der EU. Die anderen alten Gesellschaften, die es gab, die EGKS und die EEG, sind aufgelöst worden. Die Euratom hat es aber weitergegeben. So, die EU hat natürlich je nach Politikfeld die unterschiedlichsten Kompetenzen und auch Abstimmungsverfahren. Was die Außenpolitik und die Sicherheitspolitik betrifft, die sogenannte gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, auch GASP genannt, sind zwischenstaatliche Entscheidungsmechanismen festgelegt. Diese Entscheidungen müssen mit den Regierungen der einzelnen Mitgliedstaaten untereinander abgestimmt werden und haben dadurch aber noch keine unmittelbare Rechtsgültigkeit. Das heißt, die müssen dann nochmal ratifiziert werden von der EU-Kommission. Das dritte Verfahren neben diesen Gemeinschafts- und intergouvernementalen Methoden ist dann noch die offene Methode der Koordinierung, die in den Bereichen angewandt wird, wo die EU keine Rechtsetzungskompetenz hat. Das sind also keine formellen Entscheidungen, sondern informelle Abstimmungen der Mitgliedstaaten, die im Europäischen Rat stattfinden. In dem Fall wird auch diese EU-Kommission unterstützend tätig und der Rat entscheidet da nach dem Mehrheitsprinzip. Da sind die Möglichkeiten des Vetos der einzelnen Mitgliedstaaten auch sehr stark eingeschränkt. Die können durch eine qualifizierte Mehrheit im Rat überstimmt werden. Das Parlament, das Europäische, hat in den meisten Politikbereichen legislative Mitspracherechte. Und die Regierungen der Mitgliedstaaten können hier also nicht gegen den Willen des Parlaments ihr Recht setzen. Das haben wir zum Beispiel letztes Jahr mitbekommen bei ACTA, wo also wirklich ein Gesetzgebungsverfahren durchs Parlament gegangen ist, was nicht die Zustimmung des Parlaments bekommen hat, obwohl die Mitgliedstaaten dafür waren. Also die haben das eingebracht und das Parlament hat gesagt, nö, wollen wir nicht. Auch auf Druck der Öffentlichkeit. Dann möchte ich jetzt mal kriegen, darf ich Ihnen fragen? Ja. Bei diesen außenpolitischen Sachen, wenn da irgendwas per Verträge gemacht worden ist. Du musst ein bisschen lauter reden, ich glaube, der Rest hört dich nicht. Wenn da Verträge gemacht wurden, die EU macht Verträge, außenpolitisch, und die werden ratifiziert von der EU, dann gelten die auch für alle anderen europäischen Länder. Die müssen nicht auch ratifizieren. Die gelten für die EU. Also die EU ist dann ein eigenes, quasi ein eigener... Eigenes Institut. Eine eigene Institution, genau. Ja. Das heißt... Da hat aber die EU-Kommission auch Mitspracherecht. Ich wollte nur wissen, ob das, es gibt ja einiges, was nicht ratifiziert wurde und deswegen nicht in unsere Gesetze reinkommt. Und da wollte ich nur wissen, die EU kann was ratifizieren, aber wir Deutschen müssen das nicht bei uns irgendwo beachten. Ja, das schon. Also die EU hat da schon die Möglichkeit, auch Sanktionen, wie jetzt zum Beispiel der Vorratsdatenspeicherung, die ja von der EU beschlossen wurde, Deutschland aber gesagt hat, wir machen da nicht mit und da sanktioniert die EU dann. Also das ist schon so, dass das für alle gelten soll. Soll für alle gelten, genau, okay, aber die Struktur ist halt eben so aufgebaut, dass die Mitgliedstaaten dann auch diese Sanktionen in Kauf nehmen können. Das gleiche gilt ja zum Beispiel auch in der Haushaltslage. Frage, was sind Sanktionen? Sanktionen also ich weiß, aber wie sind Strafzahlungen. Ja, Zahlung. Also, ja, genau. Also wir zahlen als Deutschland zahlt im Moment Strafzahlungen an die EU, weil sie diese Vorratsdatenspeicherung eben nicht in ihre Gesetzgebung übernommen hat. Wobei, das kann man ja ruhig dazu sagen, dass preisgünstiger als hätten wir es umgesetzt. Das ist eben dann auch immer im Sinne des Betrachters, also muss man dann halt gucken. Die Frage ist natürlich dann auch eben. Gerade ja, das hört sich nämlich doof an. Ja, wir zahlen Sanktions für, wenn mich denn jemand fragt, dann sage ich, aber mach dir mal keine Sorge, es ist preisgünstiger, wenn wir es umgesetzt hätten, wäre es teurer. Ja. Also von daher ist das immer noch ein nettes Argument nebenbei. Also es ist aber so, dass die EU-Kommission da schon starke exekutive Tätigkeiten überlassen bekommen hat, damit die Unabhängigkeit gegenüber den nationalen Regierungen auch deutlich ist. Das EU-Recht hat eine hohe Bindungswirkung, also EU-Verordnungen sind unmittelbar geltendes Recht in allen Mitgliedstaaten. Und bei EU-Richtlinien sind die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, sie in das jeweilige nationale Recht umzusetzen, auch wenn die Form den einzelnen Staaten selbst überlassen bleibt. Dabei gilt aber zwingend die Gerichtsbarkeit des Europäischen Gerichtshofes, der da an der Spitze steht, also die Juridikative. An diesem Zustandekommen von Rechtsakten nach dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren sind also die Europäische Kommission, die hat das Initiativrecht für dieses Gesetzgebungsverfahren, der Rat der Europäischen Union und das Europäische Parlament beteiligt. Drei unterschiedliche Bestimmungen, das sind einmal die EU-Verordnungen, die sind ohne nationalen Umsetzungsakt unmittelbar in den Mitgliedstaaten gültig. Dann gibt es die EU-Richtlinien, die sind nach der Umsetzung in nationales Recht bindend. Und dann gibt es noch EU-Beschlüsse, das sind Rechtsakte im Einzelfall, ähnlich einem Verwaltungsakt. Das sind so die drei Unterschiede zwischen dem, was gilt, in die einzelnen Ebenen hinunter. Was da noch wichtig ist, es gibt Strömungen innerhalb des Europäischen Parlaments und auch innerhalb der Europäischen Kommission, die sich sehr stark für dieses Subsidiaritätsprinzip aussprechen, was auch wir Piraten sehr befürworten, nämlich dass von der kleinsten Ebene im Prinzip nach oben hin Entscheidungen gefällt werden und nicht top-down. Nennt sich diese sogenannte Spinelli Group, das sind irgendwie auch 100 Mitglieder, die sitzen im Europäischen Parlament, die setzen sich dafür ein, dass Europa also sehr viel föderaler aufgebaut wird und nicht mehr so zentralistisch. Ja, bitte? Achso. Ich werde da noch so ein paar Links einbauen in die Wiki-Seite. Es gibt noch eine Timeline aus dem Wikipedia-Artikel, da könnt ihr das dann auch nochmal nachverfolgen. Ich mache jetzt kurz einen Abriss über das Grundsatzprogramm, das haben wir in Bochum beschlossen, und dann komme ich zum Wahlprogramm. Das Grundsatzprogramm ist sehr allgemein gehalten. Es geht um die Zusage, dass wir für ein Europa sind, dass wir den europäischen Einigungsprozess stärken wollen, dass wir eine transnationale politische Bewegung sind, die keine Grenzen kennt, also unser Kommunikationsraum kennt keine staatlichen Grenzen, und das wollen wir eben auch im internationalen Umgang miteinander aufzeigen, und dahingehend wollen wir eben uns für die gemeinsame Idee des Europas auch einsetzen. Ziel dabei ist es, aber die historisch gewachsenen kulturellen Unterschiede auch mit einzubeziehen und auch fortzuentwickeln. Und wir sehen unsere europäischen Nachbarn eben nicht als Nachbarn, sondern als Teile einer großen Familie. Genauso wie wir das ja mit den Piratenparteien auch sehen. Also wenn ich mir angucke, wie leicht es ist, in Belgien oder Frankreich oder Tschechien mit Piraten in Kontakt aufzunehmen. Du findest sofort ein Zimmer, du bist sofort willkommen, du gehörst dazu. So sollte es im Prinzip in ganz Europa sein. Wir sind eine Familie, wir helfen uns gegeneinander. Und das Ganze wollen wir eben in der Politik auch darstellen. Stichwort Solidarität. Europapolitik ist keine Außenpolitik. Das für euch am Infostand, im Interview, ist gewissermaßen Alleinstellungsmerkmal, weil wir sagen, die Europapolitik, so wie sie im Moment geführt wird von den einzelnen Staaten, ist im Prinzip noch Außenpolitik. Die behaken sich gegenseitig. Das wollen wir nicht. Wir wollen da miteinander reden und auch nicht übereinander reden, sondern direkt miteinander reden und auf die Probleme der jeweiligen Familienmitglieder eingehen und dann auch eine gemeinsame Lösung im Kompromiss finden. Darf ich mal eine Frage stellen? Ja, bedeutet das denn dann nicht im Ergebnis die Einführung einer Europäischen Union? Also diese Forderung, die die Piraten oder die wir stellen, ist ja auf der Basis der jetzigen Verträge doch gar nicht wirklich realisierbar. Genau, da komme ich später noch zu, aber das ist das im Prinzip komplett zusammengefasst in einem Satz, und wenn du das in Infostand so sagst, werde ich dir jetzt gleich noch ein paar Sachen erzählen, wo du das noch so ein bisschen argumentativ untermauern kannst. Also wir wollen ein demokratischeres Europa, wir wollen mehr Bürgerbeteiligung, wir wollen mehr Mitbestimmung am politischen Prozess, mehr Kommunikation, mehr Demokratie, um diese europäische politische Idee, also ein politisches Europa, was es in der Form eigentlich noch nicht gibt, zu schaffen. Und das eben auch mit Beteiligung aller. So, das ist so ein bisschen ein Abriss darüber, was wir im Grundsatzprogramm stehen hatten. Es ist sehr allgemein gehalten, es ist so ein bisschen Schwurbelei, aber eigentlich ganz schön, mal zu lesen, und ich denke, da kann man auch so den einen oder anderen Satz rausholen für den Infostand. Das Sixpack besteht aus mehreren Modulen. Ich gehe die mal der Reihe nach durch und werde dann so ein bisschen rausstellen, was da unsere Alleinstellungsmerkmale sind. Wenn der Bürger dann halt ankommt und sagt, so, Europa will die SPD ja auch. Ne? Was seid ihr denn da jetzt für besonders? Und was habt ihr denn da jetzt im Programm? Wenn ich euch wähle, was wollt ihr denn in Europa überhaupt so anstellen? Da sage ich dann halt so ein paar Sachen zu, die wichtig sind, also die wirklich auch sich abgrenzen von den anderen Parteien. Ich sagte es eben schon, wir wollen ein demokratischeres Europa. dieses bisherige Herangehen an eine europäische Einigung auf politischer Ebene geht uns nicht weit genug. Wir wollen ein solides demokratisches Fundament. Wir wollen die Prozesse bürgernah gestalten. Wir wollen europaweite Kommunikation. Wir wollen offene Strukturen, transparente Strukturen, um dem Bürger die Möglichkeit zu geben, sich vollumfänglich zu informieren. Das, was wir auch auf nationaler Ebene schon fordern, was wir in der kommunalpolitischen Arbeit fordern oder auf Landesebene, soll eben auch in der EU Einzug halten. Das Ganze soll gleichberechtigt sein, diskriminierungsfrei und im Sinne der Allgemeinheit und im Sinne des allgemeinen Wohls auch. Dabei verteidigen wir die Freiheit des Internets. Das ist ein neuer Kommunikationsraum, der enorme Möglichkeiten bietet, um eben allen Menschen die politische Entfaltung zu ermöglichen und zu eröffnen. Und auch auf lange Sicht die Top-Down-Mentalität zu überwinden und die Dominanz der Medien, also vor allem der Massenmedien, die halt sehr einseitig berichten, zu durchbrechen. Sei es Blogger, sei es kleine unabhängige Medieninstitute, das muss auf europäischer Ebene auch stärker unterstützt werden. Das ist im Moment noch nicht der Fall und dafür setzen sich eben die Piraten ein. Das ist auch so mit in der Präambel drin und ich würde sagen, dass wir das überhaupt in der Präambel im Europaprogramm, Wahlprogramm drin haben, ist schon an sich was die anderen mit Sicherheit nicht haben. Gilt das nur für Europa oder auch für Deutschland? Ich rede jetzt nur über Europa. Also in Deutschland müsstest du eigentlich wissen, aber natürlich setzen wir uns dafür auch ein. Medienvielfaltigung des Internets in seiner Freiheit ist auch auf nationaler Ebene ein großer Punkt. Wir gehen sogar noch weiter. Den Punkt, den du eben angesprochen hast, die Basis der jetzigen Europäischen Union ist im Prinzip komplett top-down. Man hat nur Möglichkeiten, es gibt diese EBI, diese Europäische Bürgerinitiative, die sehr hohe Einstiegshürden hat und das war's. Ja, und dann gehen wir alle 5 Jahre zur Urne und können unser Kreuzchen machen und müssen wir schon sehr genau nachfragen. Es gibt EU-Konsultationen von der EU, die den Bürger befragt, die sind sowas von abstrus und lang und unverständlich und kaum zu finden. Das sind alles Sachen, es gibt keine Büros, ja? Es gibt nicht in jeder Stadt irgendwie ein EU-Büro, wo du hingehen kannst und mal Dampf ablassen kannst, sagen kannst, so, ich möchte das aber so oder so. Es gibt kein Bürgerentscheid, es gibt keine Abstimmung, nichts. Das wollen wir ändern. Die Piraten fordern die Einberufung eines Verfassungskonventes. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, was in Island passiert ist. Da gab es einen totalen Breakdown der Wirtschaft. Die haben also einen Cut gemacht und eine neue Verfassung mit Beihilfe der Bürger gemacht. Und das wollen wir im Prinzip für Europa. Das ist revolutionär. Das fordert so auch keine andere Partei. Und ich werde jetzt mal darauf eingehen, was da so dazugehört. Also das ist einmal die Ausarbeitung dieser Verfassung transparent und mit Beteiligung der Bürger. Europaweit. Die Mitglieder dieser Versammlung, um diese Verfassung zu entwickeln, sollen. Entschuldigung, wenn du europaweit sagst, meinst du europaweit oder EU-weit? EU-weit, Europäische Union, also wir reden jetzt von dem politischen Raum. Europaweit hatten wir eben die Diskussion auch von, wer gehört jetzt eigentlich noch dazu und wie stehen wir zu den neuen Mitgliedern und Aufnahmen und so. Hat aber jetzt in dem Fall nichts damit zu tun. Also ich rede jetzt hier nur von dem politischen Europa mit den Mitgliedsländern, die also auch einerseits Teil der Währungsunion, aber auch andererseits der politischen Union sind. Also darum geht es im Prinzip. Und das ist natürlich jetzt hier nicht so eindeutig gesagt, weil es kann sich ja auch ändern. Also es können ja Leute, Länder wieder austreten und so weiter. Von daher, es geht hier um das politische System. Und dieser Verfassungsentwurf soll halt unionsweit und zeitgleich abgestimmt werden. Des Weiteren sollen Bürgerentscheide und Volksabstimmungen eingeführt werden, die über die europäische Gesetzgebung abstimmen können. Der Bürger soll also mittels einer modifizierten und auch erweiterten Bürgerinitiative die Möglichkeit haben, auch Vorschläge reinzugeben, wie jetzt zum Beispiel zuletzt der Fall war, die Europäische Bürgerinitiative zur Wasserprivatisierung, also dass man eben allen Ländern in der EU untersagt, dass Wasserbetriebe privatisiert werden, die auch in allen Ländern jetzt, soweit ich weiß, das Quorum erreicht hat und die dann wohl auch beachtet werden muss. Ich mochte das vorhin nicht fragen. Ja. Ist das mit dem Wasser ein Beschluss oder ein Gericht? Das ist, wir haben als EU-Bürger nur eine Möglichkeit, Vorschläge einzubringen. Nein, das, was der Kommissar gemacht hat, indem er das da reingeschoben hat, dass das geöffnet werden soll, war das ein Beschluss oder war das eine Richtlinie schon? Oder eine Verordnung. Verordnung. Was meint ihr jetzt? Die Privatisierung des Wassers. Das war eine Bürgerinitiative. Nein. Du meinst, was im Vorhinein passiert ist, einzelne Staaten in der EU. Da kam ja so ein kleiner Passus rein, das möge geöffnet werden. Genau. Und da wollte ich mal wissen, war das ein Beschluss oder war das eine Richtlinie? Ich bin nicht überfragt. Nee, aber wenn ein Bürger, wenn dieses E-Wieder Erfolg hatte, was passiert dann? Dann wird das verboten, EU-weit. Also das ist eine Verordnung heißt, dann? Nein, das wird ja noch nicht umgesetzt. Das ist ja gerade der Witz. Also das ist dann nur ein Vorschlag. Das ist ein Vorschlag eines Gesetzesentwurfes, also sei es Richtlinie, Verordnung, wie auch immer. Das wird dann behandelt und dann wird aber im Parlament noch darüber abgestimmt, ob das überhaupt durchkommt. Ja? Also die Möglichkeiten da sind... Als Verordnung? Oder hängt das dann davon ab? Naja. Das hängt davon ab. Also in dem Fall, wäre es eben eine Verordnung, weil das sonst ja gar keinen Sinn machen würde. Ja. Also wenn das eine Richtlinie ist, hat da keiner was von. Legislativvorschläge sind halt Gesetzesvorschläge und diese Bürgerinitiative ist halt wirklich, hat so hohe Hürden, dass das kaum durchkommt. Also du musst halt einen riesen Aufwand betreiben, um da überhaupt eine Möglichkeit zu kriegen. Das ist vergleichbar mit diesen E-Petitionen in Deutschland, die aber zumindest vom Quorum her noch realistisch sind. Das hast du ja jetzt gesehen bei der Drossel-Geschichte, ne, Netzneutralität, die hat dann so innerhalb von ein paar Tagen das Quorum erreicht. Ob die dann behandelt werden, ist dann immer noch Frage der anwesenden Regierungsparteien oder Parteien im Parlament. Es gibt dann Anhörungen, genau, und dann geht das in den ganzen Prozess rein und so weiter, dann wird sich damit befasst, dann geht das in die Ausschüsse, dann wird es nochmal durch den Kakao gezogen und was dann am Ende dabei rauskommt, ist dann auch wieder die Frage, ob das dann noch das ist, was eingereicht wurde, ist, weiß man immer nicht so genau. Ein weiterer Punkt, den wir im Wahlprogramm fordern, ist die Gewaltenteilung zugunsten der Legislative, also dass das Parlament, das EU-Parlament sehr gestärkt wird. Im Moment ist es nämlich so, dass die Europäische Kommission das Parlament eher dominiert und hier sollte die Gewaltenteilung zugunsten der Legislative neu gewichtet werden. Dazu fordern wir Initiativ- und Beschlussrechte des Europäischen Parlaments als parlamentarischer Gesetzgeber der EU und dass das halt eben auch ausgeweitet wird. Also Alleinstellungsmerkmale hier eben mehr Teilhabe, mehr Macht für den Bürger, mehr Macht fürs Parlament, die Möglichkeit, dass Bürger Gesetze vorschlagen können, dass Bürger auch die Möglichkeit haben, mit einem Quorum Gesetze zu stoppen. Ja? Und dann eben diese Integration mit einer bürgergeschriebenen Verfassung, im Beispiel habe ich eben genannt, Island, um auch eine politische Akzeptanz in der EU dieses politischen Systems zu schaffen, weil der Frust und die Unzufriedenheit mit den jetzigen politischen Strukturen ist sehr groß. Man sieht halt keine Alternative und am Infostand kann man dann halt eben sagen, ja, wir haben eine Alternative, ihr müsst es eigentlich einfach mal mitmachen und selber machen und wir würden euch dazu die Möglichkeit halt geben. Das war das. Ja. Ich hör häufig mehr Bürgerbeteiligung und Volksentscheide und so weiter und so fort. Jetzt wird ja irgendwann mal die Frage aufkommen, inwieweit wir denn die Bürgerbeteiligung wollen und ob das nicht sehr umfangreich wird, das durchzuziehen. Also ich sag jetzt mal, ich habe schon beim Euro immer gesagt, da hätte man das Volk fragen sollen. Bei solchen Sachen wie Einführung von oder wir Vorratsdatenspeicherung, gutes Beispiel, was in die Privatsphäre sehr toll eingreift. Wäre das nicht ein teurer Spaß, wenn wir da einen Volksentscheid hätten? Das werden die Fragen sein, die auf uns zukommen. fragt sich immer, wie teuer der Spaß sein wird, wenn Europa daran scheitert, dass die Bürger dieses politische System nicht mehr akzeptieren. Das Problem ist, wenn du noch mehr Länder hast, die gegen Europa aufbegehren, und zwar von der Straße her, werden die Länder immer mehr geschwächt, das Vertrauen der Bürger sinkt in die politischen Institutionen, und das sorgt dafür, also das kostet einfach sehr viel Geld, weil die Leute am Staat vorbeileben, weil sie dem Staat misstrauen, weil sie nicht mehr wählen gehen, weil Steuern hinterzogen werden, die politische Verantwortung quasi wegfällt, das Kontrollieren der politischen Instanzen immer mehr nachlässt. Also wir haben im Moment eine Tendenz, die dahin geht. Ja. Und das kostet uns Geld. Ein anderer Faktor ist natürlich der, dass wenn wir das jetzt für die EU wollen, umsetzen wollen, fordern, wie man völlig sagt, wir sind es ja national noch nicht mehr gewöhnt. Wären wir es national gewöhnt, so können, ja, das ist wäre das schon deutlich einfacher zu argumentieren. Und das muss man es bringen, dass wenn man es in der EU umgesetzt bekommt, das natürlich auch rückwirkend auf unsere Nation, auf Deutschland und die ganzen Vorteile auch dann zur Geltung kommen. Ja. Und wir sind ja auch der Meinung, dass wenn die Bürger beteiligt sind, dass da bessere Entscheidungen im Endeffekt da rumkommen. Und falsche Entscheidungen können halt sehr, sehr teuer werden. Richtig. Lobbyistenentscheidungen, ja. Richtig. Ja, das ist eben das, was ich meinte. Das Vertrauen in die EU ist sehr stark gesunken, weil man eben das Gefühl hat, da sitzen die oberen 500, die darüber entscheiden, was mit uns passiert, die sich sehr stark auch in Bürgerinteressen einmischen und von oben herab Entscheidungen treffen, die wir so nicht nachvollziehen können. Ja. Die auch Ölkännchen, ne? Die zum Beispiel auch Sachen verlagern auf die EU, die, sage ich jetzt mal, bei uns bundesweit zum Beispiel nicht mehr durchsetzbar sind, weil zum Beispiel unser Bundesverfassungsgericht einfach gesagt hat, jetzt. Ja. Und Vorratsdatenspeicherung ist zum Beispiel ist ein Beispiel dafür. Gibt es noch eine Frage? Ja, weniger eine Frage. Ich sehe eher im Augenblick die Gefahr, dass wir in der EU, wir werden ja jetzt schon als Deutsche im europäischen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Ausland oder in den Ländern, die jetzt schon so stark in der Wirtschaftskrise sind, als die bösen Blumenländer gesehen, weil wir am meisten profitiert haben von der EU bisher. Und das ist jetzt der nächste Punkt, wo ich jetzt zu kommen habe, Europäische Wirtschafts- und Währungsunion. Ich will das nochmal ganz kurz anschneiden, das ist eben nicht richtig rausgekommen. Bricht denn EU-Recht deutsches Verfassungsrecht? Nein. Nicht, oder? Nein, also die EU macht quasi, sagt bestimmt halt so, ihr müsst das umsetzen, der Europäische Gerichtshof steht da drüber. Wenn jetzt aber diese Bestimmung, die EU dem Land Deutschland vorschreibt, da durch den Prozess geht und übernommen wird und der bundesdeutsche Verfassungsschutz sagt, deutsche Gerichtshof sagt, das verstößt gegen unsere Verfassung, dann muss Deutschland die bittere Pille schlucken und eben dann tritt eben der Fall ein, wie mit der Vorratsdatenspeicherung, dass sie sagen, okay, dann widersprechen wir EU-Recht, müssen aber dann eben sanktioniert. Okay. Also da gibt es die sogenannte so lange Rechtsprechung. Genau. Das heißt, die ist auch weiterentwickelt worden. Jetzt ist so, solange diese Richtlinien und die Verordnung, also die EU-Gesetzgebung, grundsätzlich unseren Standards entspricht, haben wir das so umzusetzen. Wenn nicht, müssen wir dem nicht folgen. Ja? Aber es ist schon so, dass, also solange ist es eher schwammig, also die Grundsätze, wenn das den Grundsätzen entspricht, dann müssen wir das schon machen, was die sagen. Aber wenn das irgendwo zu weit geht, dann holt quasi das Bundesverfassungsgericht wieder die Macht an sich heran. Man kann dann sagen, nee, das geht jetzt. Es ist aber dann trotzdem sanktionsfähig und ja, der theoretische rechtliche Weg wäre dann, dass die Bundesrepublik Deutschland dagegen vor dem Europäischen Gerichtshof klagt. Richtig. Das kann auch... gegen die Sanktionen dann, ja. Gegen ja, die Sanktionen, aber nicht gegen... Achso, das kann sie nicht dann. Ne? Ja, also die macht das einfach dann nicht, okay. Bei den Richtlinien jetzt zum Beispiel. Ja. Und dann je nach Machtverhältnissen kann es halt auch sein, dass sie einen neuen Gesetzesentwurf in die EU einbringt und das Ganze wieder kippt. Aber es ist nämlich gerade im Moment so der Fall, dass eben der EuGH tatsächlich eben auch ins Bundesverfassungsrecht reingreift, also in die Rechte des Bundesverfassungsgerichts, dass sie versuchen eben den Bundesverfassungsgerichten letztendlich ihre eigenen Urteile aufzurücken. Also mal als Beispiel, das ist genau diese so lange Rechtsprechung. Das ist halt genau, wenn was er halt sagte. Also wenn es zu weit geht, dann kann das Bundesverfassungsgericht angerufen werden und kann sagen, nee, also das entspricht nicht mehr unseren Grundsätzen, das geht bei uns nicht. Das ist dann, die passiert. Und dann ist der EuGH subsidiär, oder ich wie? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schon mal passiert ist. Vorratsdatenspeicherung war es eine Regierungsentscheidung. Also da haben, die sind gar nicht zum Bundesverfassungsgericht. Nein, weil Vorratsdaten, ich bin da sehr involviert. Bei der Vorratsdatenspeicherung ist es so, dass das Bundesverfassungsgericht von 34.000 Leuten schon angerufen worden ist. Und es ist erst dann getippt worden, als es ja schon bestanden hat, erst dann auch abgeschafft worden. Und das Bundesverfassungsgericht hat sehr wohl damit sehr viel zu tun, dass das hier keinen Bestand haben kann, jedenfalls nicht so, wie es damals Bestand hatte. Ja. Aber informell ist so kurz, als dass du ihn sehen könntest. Okay, ich würde aber auch ganz gerne noch so eine Agenda weitermachen. Ich bin einer der ersten gemeldet, aber ich kann das verstehen, man guckt mehr dahin, was so in der Nähe ist, sieht man nicht. Nur kurz. Ja. Wenn wir Bürger in der EU mehr Mitspracherecht haben sollen, heißt das, dass wir als Piraten auch erwarten und verlangen und daran drehen, dass die Hürden der Petitionen geringer werden. Ja, denn so wie sie im Moment sind, ist das eigentlich, das riecht danach, als hätten die Lobbyisten gesagt, ihr dürft auch, aber nur wenn. Und das schafft man nur, wenn man was... Also generell die Hürden für Bürgerbeteiligung sollen runtergeschraubt werden. Ja, genau. Denn im Moment sind die so, dass man das nur schafft, da müsste man selber eine Riesenlobby haben. Also diese EU-Konsultation, ich habe ja selber... Ich habe selber in der Projektgruppe im Materialunterricht so eine Konsultation mit übersetzt und Amelia Andersdott hier im Europäischen Parlament, die Piratin, hat so eine Art Hilfsanweisung, Anleitung dazu geschrieben. Ich habe für diese Konsultation, das ist so eine Art Umfrage an die Bürger, geschätzte 7 Stunden gebraucht, um die auszufüllen. Alles klar. Also ich habe es versucht, habe es dran gegeben. Das kannst du Bürger so auch nicht zumuten. Nee. Ja. Und da waren Fragen drin, wie kannst du es dir vorstellen, dass wenn du einen Song produziert hast, dass der dann irgendwo in einem Land der Europäischen Union irgendwie Geld kostet, bla. Das ist so völlig verschwurbelte Formulierungen zum Immaterialgüterrechten mit irgendwelchen Nebensätzen. Abschreckend. Und dann musst du da, dann hast du aber nicht sondern ein Textfeld. Freitext. Wo du wirklich ein ausgesprochen gut unterrichteter Jurist weißt, wie man das so formuliert, dass es klar deutlich ist. Also völlig gaga. Also Feigenblatt. Genau, Feigenblatt. Wer soll sowas auswerten? So, weiter geht's. Europäische Wirtschafts- und Währungsunion. Also die Europäische Union befindet sich ja zurzeit in ihrer schwersten Krise. Und dieser Euro, der da so als Motor quasi gedacht war, konnte diese Integration, die gewünscht wurde, nicht erfüllen. Das ist, glaube ich, allen klar. Es gab eklatante Konstruktionsfehler und das hat dazu geführt, dass wir jetzt sehr große Ungleichgewichte innerhalb der Europäischen Union haben. Die werden natürlich nicht noch dadurch verbessert, indem man dann auch noch eine einseitige Rettungspolitik fährt, mit Spardiktaten, Lohn, Renten, Sozialkürzungen. Derjenige, der darunter am meisten zu leiden hat, und das sehen wir momentan in den südländischen europäischen Ländern, sind ganz klar Jugendliche, sind sozial schwächer gestellte, sind die Bürger, die da massiv drunter zu leiden haben. Und das gesamte Modul hier ist im Prinzip eine totale Absage an die bisherige Rettungspolitik der Troika. Es wird halt von mangelhaftem Krisenmanagement geredet, gesellschaftliche und wirtschaftliche Spaltung, undemokratischer Rückschritt. Und als Lösung dafür wird aufgeführt, einmal einen Schuldenschnitt der betreffenden Länder zu machen, dass die Länder effektiver restrukturisiert werden und rekapitalisiert werden, dass die Banken auch zur Not aufgelöst werden und nicht einfach noch künstlich am Leben gehalten werden. Letztendlich kommt das Ganze zu dem Punkt, dass, und da hatten wir eben auch schon ein bisschen Diskussionen drüber, ein Marshallplan für Europa gefordert wird, also ein Plan der Investitionen in die Länder, denen es jetzt gerade so miserabel geht, durch die Länder, denen es nicht so schlecht geht, wo wir auch mit dazu zählen, ganz maßgeblich. Und es ist, im Prinzip ist das ein großer Ausdruck von totaler Solidarität mit allen europäischen Ländern. Nicht, weil wir irgendwie so viel Geld jetzt weggeben wollen oder verschenken wollen, sondern weil wir wissen, dass wir auf Dauer nur so Europa erhalten können. Also Europa ist tot, wenn wir nicht genau diesen Punkt, diesen Schritt gehen. Das sagt dieses Modul aus. Da geht es um die Überprüfung der bisherigen Rettungsmaßnahmen bis zu einer Rückabwicklung, eine Offenlegung dessen, was da eigentlich passiert ist. Da gibt es viel zu wenig Informationen drüber. Auch eine Offenlegung der bisherigen Geschäftsgebaren des gesamten Finanzsektors im Zusammenspiel mit dieser Bankenregulierung und der Bankenaufsicht auch in der EU. Es wird ein europäischer Aufsichtsmechanismus gefordert, der zukünftige Kreditexzesse verhindert. Investmentbanking soll getrennt werden, also Trennbankensystem. Die Leute, die sich da ein bisschen wirtschaftlich auskennen, wissen wahrscheinlich besser darüber Bescheid als das, was ich jetzt so daraus lese. Es geht aber letztendlich darum, diesen virtuellen Bankensektor, also dieses Investmentbanking von der realen Bankenpolitik zu trennen, damit da keine Spekulationen auf. Damit die Sparanlagen gesichert sind. Das, genau, und das nicht irgendwie auf Lebensmittel oder sonst irgendwas da spekuliert wird und sonstige Sachen. Wir fordern eine unabhängige Ratingagentur als Gegenpol zu den amerikanischen Ratingagenturen, die ja bekanntlicherweise da teilweise auch durchaus politische Entscheidungen getroffen haben durch das Abwerten von irgendwelchen Staaten und damit die Krise auch zusätzlich befeuert haben. Wir lehnen den EU-Fiskalpakt komplett ab, also diese Einmischung der EU-Kommission in die Haushaltspolitik der EU-Länder wie Griechenland, Portugal, Irland, Spanien, Belgien, hast du nicht gesehen, weil das massiv die Parlamente geschwächt hat in den jeweiligen Ländern, und das kann es nicht sein. Das ist eine absolute Gefahr, das so weiter zu betreiben, weil du damit sowohl wirtschaftliche Entwicklung störst, als auch den Einigungsprozess in Europa. Unsere Alleinstellungsmerkmale sind da ganz klar dieses Investitionsprogramm, der sogenannte Marshallplan. Das ist ein krasses Wort. Wer ein bisschen älter ist, weiß, was der Marshallplan war. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg eben der Aufbau der europäischen Länder, die vom Krieg also komplett zerstört waren durch die Amerikaner und die Alliierten. Warum nennen wir den ja nicht Piratenplan? Das wäre doch viel einfacher. Wir nennen den Schifferplan. Provokant gemeint, weil es damit so ein bisschen das auch zusammenfasst, was passiert ist. Wir haben durch diese Währungsunion als Deutschland und auch Frankreich und den Ländern, denen es gut geht, sehr stark davon profitiert, dass wir uns da arme Staaten dazugeholt haben, die Grenzen aufgehoben, die Zölle sind weggefallen und wir konnten letztendlich unsere Güter günstiger exportieren und haben sehr stark davon profitiert, dass die halt importieren konnten. Der Begriff Marshallplan ist auch positiv besetzt und sagt jedem was. Er hat halt positive Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft gehabt. Insofern ist es, ja, ist es schon positiv. Für geschichtlich versierte Leute ist das doch ein bisschen. Es kam eben wegen der Einwurf, dass es ein bisschen überheblich wäre, wegen Alliierten halt. Also kann man drüber streiten, aber ich denke, dass das am Infostand oder aus den Interviews so ein knackiges, bildhaftes Metapher dafür ist. Dann habe ich da auch ein Beispiel. Also wir könnten erneuerbare Energien erforschen in den Ländern, wo Know-how ist. Und dieses Know-how dann transferieren in die südlichen Länder, wo das fehlt. Ja. Im Moment ist es so, wir verkaufen denen einfach unsere Solaranlagen. Ja. Wir könnten denen aber auch die Produktionsanlagen, das Know-how einfach geben, ja, freier Transfer von Wissen und so, da einfach eine Zusammenarbeit und dadurch eine Stärkung der Länder untereinander, das würde uns nicht wehtun. Ja. Das ist so eine Überlegung. die da reinspielen. Und dann eben den Ländern auch helfen, ihre Produktion wieder anzukurbeln. Auch so einen Plan darüber zu entwickeln, was können die gut, was können wir gut, das auszugleichen. Also das ist, ich will jetzt den Begriff Planwirtschaft nicht nennen, aber es ist, wenn du so ein Solidaritätsprinzip auch mal weiterdenkst, wäre es zumindest die Möglichkeit, mit einem kurzzeitigen Push dafür zu sorgen, dass sie wieder auf die Beine kommen. Also ich könnte jetzt die Brücke schlagen zum Teil des Vortrages eben in der Bildung, wo diese standardisierten Prüfungen auf verschiedene Talente treffen und natürlich den einen begünstigen, den anderen benachteiligen. Ja. Wenn man diese unterschiedlichen Talente nicht standardisiert abfackeln würde, sondern eben spezifisch auf die Talente eingehend, wäre man deutlich weiter. Ja. Transaktionssteuer ist noch ein Punkt. Damit das Ganze finanziert werden kann, fordern wir eine Transaktionssteuer und europäische Anleihen. So, das war der Wirtschaftsteil. Eine Frage noch zu dem Punkt jetzt. Da war jetzt von der Überschrift Restrukturierung. Also ein Punkt, der sicherlich kommen wird von den Bürgern, ist ja das Thema auch Angleichen der sonstigen Bedingungen, wie Steuerrecht, wie Renten, Sozialversicherung, Krankenversicherung und so weiter. Ist das auch Teil dieser Restrukturierung? Also ist das die Richtung, in die man denkt oder in die wir denken als Piraten? Oder was war jetzt mit Restrukturierung an der Stelle? Nee, das bezog sich auf die Restrukturisierung, bezog sich auf die Staatsschulden und den Schuldenschnitt. Also sprich den Finanzsektor, der da durch die Struktur Prinzip auch mit verursacht hat, dass es zu dieser Krise gekommen ist. Also das ging mehr um die Finanzierung von Staatsschulden. Okay. Dass da eine Struktur ist. Also was wir zum Beispiel fordern, ist, dass der Europäischen Zentralbank eine Art Aufsichtsbehörde gegenübergestellt wird, die eben neutral ist und keine eigenen Interessen verfolgt. 15 Minuten? Man muss nicht spuren. Es kommt noch das Thema Energiepolitik. War deine Frage beantwortet? Na gut, sagen wir mal, dann waren meine Punkte, die ich aufgezählt habe, also nicht durch Rekursion. Die Frage ist, haben wir da eine Position zu? Also, nur eine kurze Frage zur Angleichung. Moment, erst die eine Frage. Also da geht es jetzt, also der Teil Europäische Wirtschafts- und Währungsunion geht sehr stark auf die Krise ein. Er beinhaltet aber eben auch, dass diese Rettungspolitik mit diesen sehr einseitigen Lohn- und Sozialkürzungen eben ein Fehler ist. Also dass man das angleicht, würde ja dann deine Frage beantworten, dass man da schon dafür eintritt, das anzugleichen und nach einen gemeinsamen Level zu finden. Auf jeden Fall. Nur eine kurze Frage. Kann ja auch sein, dass die Bürger dann fragen, sollen wir das wie in Griechenland machen, dass ich für meine Schiffe als Reeder auch keine Steuern zahle? Ja gut, die Frage geht daher in die Richtung, wir arbeiten bis 67, bis die Rente kommt, die anderen vielleicht in anderen Ländern vielleicht nur bis 60, also solche Fragen meine ich. Also das sind so emotionale Fragen, da kommen dann schon. Darauf läuft das dann auch irgendwie hinaus. Also ich meine, wenn man selber dann auch hingeht und eine gemeinsame Verfassung und die Entwicklung einer gemeinsamen Verfassung fordert, dann müssen natürlich alle irgendwo kompromissbereit sein. Ne? Ja. Überall steht eine große Homogenisierung. Gewissermaßen mit Beachtung der jeweils strukturellen Unterschiede. Das wird schwierig. Du hattest gerade mit einem Wort Euro-Anleihen, mit Euro-Bonds. Ja. Wie ist da die Einsparung der Piraten? Ach, das hat der Gilles mir hier irgendwie so reingeballert. Wer war das? Immerhin. Ich dachte, ballern tut nur der Ballerstedt. Klasse. Das ist ein Beispiel. Also ich finde es jetzt gerade nicht in dem Punkt, aber das war ein Punkt, der durch, also man muss es halt irgendwie finanzieren. Sind wir dafür oder sind wir dagegen? Dann kannst du da nicht so ableiten. Das war nur ein Beispiel, dass man sich das dann eben daraus her vorstellen kann. So. Genauso wie die Transaktionssteuer steht auch nicht jetzt explizit drin, wir wollen eine Transaktionssteuer von 20%. Aber das wäre eine Möglichkeit zu sagen, das sind unsere Optionen, um das Ganze zu finanzieren. So, Energiepolitik. Reiße ich nur ganz kurz an, müsst ihr euch mal durchlesen. Also es geht vor allem darum, weniger Straße, mehr Schienenverkehr, dezentrales Netz, Netzneutralität, bessere Strukturen schaffen. Vieles, was im deutschen Programm steht, ist so sehr allgemein gehalten ins Europäische eingeflossen. Und Alleinstellungsmerkmale sind da insbesondere dieser dezentrale Energiemarkt, dass man also den Strommarkt öffnet auch für Kleinanbieter. Also jeder, der eine Windanlage oder eine Solaranlage hat, darf halt dann nicht mehr, also muss nicht mehr mit den Monopolisten verhandeln, sondern kann selber einspeisen ins Netz. Und sprich, jeder Häuslebauer im Endeffekt. Genau, jeder Häuslebauer kann im Verbund oder auch alleine ins Stromnetz ein. Was auf deutscher Ebene ja schon möglich ist. Nee, ist noch nicht möglich. Du musst dich da mit den Monopolisten einigen. Und die geben dir auch alle. Du musst die Netze anbieten, aber du kannst. Genau, die Netze. Genau. Ja, aber genau. Es geht genau darum. Ja, genau. Also, dass du da muss man aber klar unterscheiden, ne? Dass es halt einmal um die Dienstleistung an sich geht, dass man den Strom verkauft und einmal um die Netze. Ja. Deswegen dezentral, dass du halt eben auch als Kleinanbieter Netze bereitstellen darfst und das genau. Dann eben. Nur noch mal halt zum Verständnis. Es gibt ja einige Dörfer inzwischen auch, die völlig abgeschnitten sind. Genau. Genau, die Genossenschaften bilden oder dergleichen. Und das wollen wir halt eben fordern. Die selber ihre Netze auch aufgebaut haben und im Endeffekt dann da eigentlich genauso wie die Großen handeln könnten. Wichtig da sind noch, also dass wir halt eben weg von Atomenergie und den fossilen Brennträgern kommen wollen, das auch auf europäischer Ebene und dass wir eben auch gegen Fracking sind. Das ist jetzt gerade aktuell, ne, mit dem Oettinger. Das ist ganz aktuell, ja. Sich dafür ausgesprochen hat, für Frauen. Ja, aber das sind die Firma Oettinger wieder gegen die wir brauchen. So, dann kommen wir zum fünften Modul, das ist das Thema digitale Agenda und Europa. Und da geht es letztendlich auch um Punkte, die wir auf nationaler Ebene fordern, wie Bandbreitenversorgung flächendeckend, ein Ausbau der Kommunikationsinfrastrukturen, Thema Netzneutralität auf EU-Ebene, Reform des Urheberrechts, Immaterialgüterrechte, Patentrechte und Markenrecht und so weiter, Förderung freier Kulturgüter, Datenschutz, Datenschutzbeauftragte. Also wir wollen, dass ein EU-Datenschutzbeauftragte gibt, der letztendlich den Landesdatenschutzbeauftragten übersteht und da eine gewisse Kontrollfunktion hat, dass einzelne Länder in der EU eben da gemeinsame Standards entwickeln und sich dann auch eben untereinander auf eine Sache einigen, damit das halt klar geregelt ist und wir da geschlossen gegenüber großen Firmen wie Google oder Facebook eben auftreten können. Und dann sehen wir die Förderung freier Kulturgüter. Ja. Sag's mal einen Satz dazu. Schaffung von Gemeingütern wie beispielsweise freie Software, freie Kulturgüter, offene Patentpools, freie Bildungsangebote muss durch geeignete rechtliche Rahmenbedingungen abgesichert und gefördert werden. Also auf EU-Ebene im Prinzip, im Moment ist es so, dass die EU sehr viel auf Städte und sozialer Ebene, städtebaulicher Ebene fördert, aber im kulturellen Bereich passiert da noch nicht so viel. Ach, ich hatte förderungsfreie verstanden, das war falsch. Nee, Förderung freier Kulturgüter. Förderungsfreie Kulturgüter. Nicht schlecht. Ja, das ganze Thema Urheberrecht und hier Fair Use Klausel, Immaterialgüterrechte, Thema ACTA, Ablehnung von Handelsverträgen mit anderen Staaten, ist im Prinzip das Weiterdenken des nationalen Wahlprogramms oder auch des Grundsatzprogramms ins Europaprogramm. Also das ist ganz klar, dass wir da die Position der Urheber im Prinzip ja zwar nicht schwächen wollen, aber die gegenüber die Position der Urheber. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.